Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 1. Mai 2013. Verfassungsschutz an unseren Schulen? Nein, danke. Anlässlich der öffentlichen Anhörung des Hauptausschusses und des Innenausschusses des Landtags NRW zum Gesetzentwurf zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes am Donnerstag, den 2. Mai, im Plenarsaal des Landtages nehmen Sie bitte folgendes Pressestatement der Piratenfraktion zur Kenntnis. Verfassungsschutz an unseren Schulen? Nein, danke. Der Verfassungsschutz hat in den vergangenen 2 Jahren über 360 Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit mit Bezug zu Themen des Verfassungsschutzes ausgerichtet. Das hat Innenminister Jäger auf unsere Kleine Anfrage beantwortet. Das Problem dieser Einflussnahme durch den Verfassungsschutz auf Bildungsinhalte für Schüler, es fehlt an der pädagogischen Kompetenz und einer rechtlichen Grundlage. Dirk Schatz, innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag: In der politischen Bildung hat der Verfassungsschutz nichts zu suchen. Das Ziel politischer Bildung ist es, Schüler eigenständig in die Lage zu versetzen, politische Sachverhalte zu analysieren, um sich dann ein eigenes Urteil zu bilden. An dieser Stelle braucht man keinen Verfassungsschutz. Andere Organisationen und Einrichtungen sind viel besser dafür geeignet, durch wissenschaftliche Informationen zum Extremismus die Menschen aufzuklären. Frank Herrmann, Obmann des Innenausschusses, dazu: Seit Jahren versucht der Verfassungsschutz, sein Image zu verbessern, indem er sich eigenmächtig selbst neue Aufgaben und Befugnisse erteilt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll er jetzt auch noch auf unsere Schüler losgelassen werden, um ihnen die eingeschränkte Sichtweise des Verfassungsschutzes vorzugeben. Wir sind gespannt auf die Meinungen der Experten in der Anhörung. Wir sind uns aber jetzt schon sicher, wir wollen nicht mehr Aufgaben für den Verfassungsschutz, sondern eine Beschränkung seiner Funktionen und rechtliche Rahmenbedingungen für das Handeln. Pressemitteilung, gesprochen fürs Krähennest, von Andrea Akawaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.